Die Karelienti VEK Freundschaftsgesellschaft und die Gruppe für Solidarität mit der DVEK in Russland gaben kürzlich Erklärungen ab und kritisierten darin die feindseligen Taten der USA gegen die DVEK, die mit der Zeit immer offener werden.